Nicht mehr und nicht weniger als 26 Buchstaben bilden das deutsche Alphabet. Alles, aber auch wirklich alles, was jemals gesagt und geschrieben wurde, ist daraus gemacht. Die komplette Menschheitsgeschichte mit all ihren Überlieferungen und Episoden von Krieg und Frieden. 1000 Liebeserklärungen, große Reden, Gesetze, Philosophie, die Bibel und die Buddenbrocks. Herzzerreißende Gedichte und die letzten Worte eines Menschen. Worte der flammenden Verführung genauso wie Spott und Ironie und dumme Witze. All das ist Sprache, gemacht aus 26 Buchstaben, mit denen ich für Sie einen faszinierenden Hörgenuss aufs Ohr zaubere. Und das tue ich sehr gerne, wann immer Sie wollen. Meine Stimmfarbe: warm, verbindlich, umarmend, ausdrucksstark, emotional, einladend, angenehm oder vielleicht am Ende süchtig machend.